Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Eine demokratische Gesellschaft braucht öffentliche Räume. Das ist soweit relativ unstrittig. Nur verändern sich die öffentlichen Räume in einer digitalen Gesellschaft und damit auch die Kontrolle darüber. Über die sozialen Medien kann jeder seine Meinung über jeden und jedes kundtun und Grenzen scheint es kaum zu geben, auch wenn Hasskommentare im Netz mittlerweile gelöscht werden müssen. Allerdings eben auch nur von den großen Plattformen wie Google oder Facebook. Und vor allem, wo fängt Hass an und hört Populismus auf? Die Civis Medienkonferenz debattiert heute in Berlin über alternative Wirklichkeiten und gefährliche Grenzüberschreitungen. Und unter den Teilnehmern ist auch Andreas Zick, Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Herr Zick, ist Wirklichkeit mehr denn je eine Frage der Wahrnehmung geworden? Ja, auf der einen Seite schon. Wirklichkeit wird konstruiert. Das ist aber nun überhaupt gar kein neuer Befund. Ich glaube, womit wir uns jetzt noch viel mehr beschäftigen müssen, ist, eine Zeit lang haben wir uns mit Populismus beschäftigt, mit der Frage von Radikalisierung, mit der Frage auch, wie politische, populistische Konflikte entstehen. Aber jetzt geht es auch zunehmend um das Verhältnis von technischen Möglichkeiten und der Veränderung von digitalen Gemeinschaften, von Kommunikationsverhalten. Also vielleicht sehen wir ja auch einen Populismus, weil Medien durch die Technik, Anbieter durch Algorithmen uns zu bestimmten Kommunikationsformen veranlassen, die dann radikaler sind. Und das ist so ein interessantes Verhältnis. Das heißt, wir gucken schon, inwieweit menschliches Kommunikationsverhalten mit diesen technischen Möglichkeiten Schritt halten kann, angesichts der Tatsache, und das haben Sie ja angedeutet, dass Provider für die Kommunikation ganz andere Interessen haben, als dass wir da zivil und demokratisch diskutieren. Stichwort Meinungsbildung. Es ist ja auch deutlich schwieriger geworden, sich überhaupt eine Meinung zu bilden. Also wie öffentliche Diskurse über politisch wichtige Themen geführt werden, ist nicht so ganz einfach mittlerweile mehr, ne? Nein, weil auch alles ja kommentiert wird. Also was wir erleben, das erlebe ich ja auch als Forscher, als Forscherin. Wir sind mehr denn je in der Gesellschaft auch gehalten zu kommunizieren, das bereitzustellen. Das will ja auch eine Gesellschaft, die sich entwickelt, möchte Wissen nutzen. Das ist ihre Aufgabe als Journalistin, Wissen bereitzustellen. Aber was wir jetzt erleben, ist, dass die Zeit bis zur Bewertung dessen sehr schnell wird und dass bei der Wahrnehmung, wenn Sie etwas kommunizieren, zum Beispiel als Journalistin, dann wird das, und das sehen wir in unseren Studien, sofort anders bewertet, als wenn das vielleicht ein Journalist ist, weil auf einmal gesellschaftliche Normen da reinrücken, sich sexistische, fremdenfeindliche, rassistische, menschenfeindliche Bilder sofort an die Bewertung drangehängt werden, was wir so aus der alten Kommunikation weniger kennen. Mhm. Und da spielt schon also dieses Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Interpretationen eine große Rolle. Wir haben heute diskutiert, wir hatten eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Beiträgen. Es entstehen immer stärker parallele Meinungsgemeinschaften. Wir sagen ja, das sind Filterblasen, die sich da bilden, diese Blasen, die folgen auch Algorithmen, das ist vollkommen richtig, aber sie entstehen auch ganz bewusst. Wir haben alternative, parallele Medien, die eine Wirklichkeit komplett anders beschreiben. Und was wir auch heute festgestellt haben, Affekte spielen eine große Rolle. Bei der Kommunikation von Wirklichkeit spielt die Emotion eine viel größere Rolle, als wir uns das vorstellen können. Und wir denken ja immer, Emotionskontrolle ist ja etwas, was Zivilität ermöglicht. Das war immer so unser Glaube. Und jetzt über die digitalen Medien werden Menschen aufgerufen, genau über Affekt zeigen, Erlebniskulturen in diesen populistischen Welten. Und das ist auf einmal attraktiv. Und sie schaffen auf jeden Fall auch Verunsicherung. Wir erleben das hier oft in der Redaktion, dass die Online-Kollegen zu uns kommen und auf das ein oder andere Thema hinweisen, das gerade bei Twitter oder Facebook diskutiert wird. Und wir manchmal dann ganz unsicher sind, sollen wir da jetzt aufspringen oder nicht? Da sind wir wieder bei der Wahrnehmung. Wie geht man damit um? Ja, massiv. Sie müssen erstmal, das ist ja ganz wichtig und das würde ich ja sagen, also wunderbar, dass Sie überhaupt die Verunsicherung ansprechen. Wir haben eine Zeit lang erlebt, da waren Journalistinnen, Medienschaffende verunsichert, konnten das überhaupt nicht adressieren in ihren Redaktionen, weil Verunsicherung dann negativ beurteilt wurde. Wir haben eine Studie durchgeführt, publizieren wir zur Mutprobe. Das 2016 haben wir die durchgeführt mit immerhin 800 Journalistinnen, die komplett unsere Befragung absolviert haben. Die, und was sie dort berichten ist, bei der Verunsicherung, das, was fehlt, ist ein Mechanismus, in dem man die Verunsicherung adressieren kann. Der Raum, wo man überhaupt Verunsicherung miteinander diskutieren kann und dann auch die Möglichkeit, aus der Verunsicherung zu lernen. Das ist der allererste Punkt. Da hat sich viel getan. Wenn es um den Bereich von Hate Speech, Hassangriffen geht, haben die Redaktionen, die auch finanziell und von der Struktur her, also da braucht man genügend Personal auch, um Räume zu schaffen, da gibt es ja schon viele Mechanismen. Wir haben das heißt, wir brauchen wieder mehr analoge Kommunikation über die digitale Kommunikation. Absolut, quasi. Denn in dieser Studie zeigt sich, sie nehmen das ja mit. Wir haben gesehen, dass ein großer Teil von Journalistinnen, die massiv angegriffen wurden, auch massiv verunsichert sind. Wenn man sie dann fragt, ja, was machst du mit dieser Verunsicherung? Der Großteil nimmt das mit nach Hause. Das ist aber, die Verunsicherung entsteht nicht privat. Da richtet sie dann vielleicht nochmal Effekte an, sondern die muss tatsächlich in den Medien, wir brauchen wieder mehr Räume, wo sie sich als Journalistin darüber unterhalten können mit anderen. Jetzt habe ich ein Thema. Ich merke ganz klar, dieses Thema wird zum Beispiel gesetzt von rechtspopulistischen Gruppierungen, aber die Hörerinnen und Hörer wollen dazu dann tatsächlich auch gehört werden. Sie wollen dazu Informationen von uns haben. In dem Moment sind sie verunsichert, springe ich da rein, mache ich das nicht. Wir haben jetzt den Fall gehabt des 20-Jährigen, haben heute diskutiert, geht man dann vor Ort, versucht mal rauszukriegen, alles über diesen 20-Jährigen, der die ganzen Twitter-Accounts ausgelesen hat, mache ich das nicht. Oder führt das nicht dazu, dass wir eine vollkommene Unwucht dann wieder in der Kommunikation bekommen, weil da geht es um Persönlichkeitsrechte. Wichtig ist, die Verunsicherung erstmal zu benennen und nicht in den privaten Bereich. Zweitens, wir müssen mehr auch in der Ausbildung, gerade in den Medien, die Möglichkeit haben zu verstehen, was überhaupt Populismus ist. Wo beginnt dann der Populismus? Wo kippt das aber auch in eine rein rassistische und menschenfeindliche Agitation? Wir haben oft populistische Themen gehabt, die waren rassistisch und menschenfeindlich. Man hat die nur nicht so benennen können, weil man will jetzt auch nicht irgendwie die Hörerinnen oder die Leserinnen oder die Zuschauerinnen und Zuschauer verprellen. Und darüber muss man sich unterhalten können.